bleiben. Deiner kommt zu kurz. Schreiben Sie bleiben. So ist's recht, gar nicht schlecht. Hätten Sie mein? Auch meiner kommt zu kurz. Also das sieht sich jetzt so aus. Früher war alles ganz anders. Bitte sprechen Sie deutlich. Wir können jetzt alles ganz deutlich verstehen. Dankeschön und danke, danke. Alles mit der Hand, sprach der Praktikant. Kind und Kegel kennt die Regel. Gevögelt werden ist nicht schwer. Selber vögeln, aber sehr, sehr. Treulich zur Hand, das Vaterland. Vaterland. Praktikant, Sie sind der Kampf. Thank you.